Ja, Mann, du, da sehe ich einen jungen Mann, der nimmt mich sicher mit nach Hami. Ey, halt mal, ich will wieder home. Ja, ich komm von Österreich, kannst du mich mal da einfahren? Uff, ich will wieder heim, ja, da wo die anderen waren. Affi. An der Landebahn, komm, der Ram. Ich war auf dem Meer und davor noch in Amsterdam. Ich hab viel gesehen, ich war da. Ich will wieder heim, fies, ich fahr und fahr. Mach mal hin, ihr Dicker, denn ich will mal Bier ziehen. Du hast kalt gestellt, geht es in der Hirn drin. Ich will wieder heim, mach mal den Tank voll da. Und das zielgerecht, wir sind nicht bei einer Tambola. Uff, schau mich nicht so an, als ob ich von einem Stern komme. Ich bin von Österreich, denn da gibt es mehr Sonne. Ich will wieder heim, da steht der fieser Mann. Drück mal auf die Tab, so wie bei der Reeperbahn. Ich will wieder heim. Drück mal auf die Tab, so wie bei der Reeperbahn. Was ist da tun, so ich und er ein bisschen Geld ersagt. Ah, mach mal mal ein Lille, wenn man sollte. Ich nehm ein Stift auf mein Papier, ja, da ist nix. Ich kann über Horn rappen oder übers Waldviertel, aber sicher nicht übers Tal drüber. Kommt zu ihrem auf Besuch, er will mir mal die Gegend sagen. Doch ich sing die ganze Zeit vor STS, ich will wieder heim. Ich will wieder heim, da nach Niederösterreich. Muss die ganze Zeit schon bellen und mein Kiefer da schon dreist. Er labert bevor ich so, ich bei ihm schlafen. Er hat ein Zimmer für mich und er macht eine schöne Sache.